Auch die anderen schliefen. Jörg und Dorle auf ihren Zimmern, Christiane im Liegestuhl auf der Terrasse, Ilse im Bug des Boots. Nur Marco war auf dem Weg in die Stadt und die beiden Ehepaare und Andreas saßen in einer Gartenwirtschaft am See, genossen die Müdigkeit ihres Kopfs und ihrer Glieder, bestellten noch eine Flasche Wein und sahen auf das Gleißen der Sonne auf dem Wasser. Es war heiß, im Haus, auf der Terrasse, auf dem Bach und am See, und die Hitze machte träge und die Trägheit versöhnlich. Jedenfalls hoffte Christiane, dass es allen so gehe. Als sich bei ihr vor dem Einschlafen das gute Gefühl einstellte, es werde schon alles werden. Ilse war eingeschlafen, weil sie sich nicht entscheiden konnte, ob sie Jan einschlafen lassen sollte. Sie konnte sich nach dem Mord beides vorstellen, einen völlig erschöpften und einen närrisch beschwingten Jan, einen, der sich ins Bett legte und bis zum Morgen nicht aufwacht, und einen, der die Nacht durchmacht. Als sie aufwachte, beschloss sie, ihn die Nacht durchmachen zu lassen. Aber dann mochte sie nicht Jans Alltag weitererzählen, nicht jetzt. Seine Autodiebstähle und Banküberfälle, seine Fluchten, seine Ausbildung bei den Palästinensern, seine Diskussionen mit den anderen, seine Geld- und Waffendepots, seine Begegnungen mit Frauen, seine Urlaube, das alles konnte sie sich vorstellen, das alles würde sie schreiben können. Sie würde recherchieren müssen. Folgten deutsche Terroristen, wenn sie Autos stahlen und Banken überfielen, einem bestimmten Muster? Wo waren die Lager, in denen sie ausgebildet wurden? Wie lange waren, was lernten sie dort? Wann hörten sie auf, über politische Strategie zu diskutieren und besprachen nur noch die Details ihrer Anschläge? Wo machten sie Urlaub? Das alles waren beantwortbare Fragen. Was Ilse nicht beantworten konnte, war, wie es mit dem Morden weitergehen sollte. Eine Geisel nehmen, sie 1 bis 2 Wochen um sich haben, sie von hier nach dort fahren, ihr zu essen und zu trinken geben, mit ihr reden und vielleicht sogar scherzen, und sie dann ermorden? Wie schafft man das? In den ersten Tagen wechselte keiner ein Wort mit ihm. Er war an Armen und Beinen gefesselt, nicht damit er nicht fliehen, sondern damit er sich nicht das Klebeband vom Mund reißen und schreien konnte. Die Wände waren dünn. Tags saß er in der Mitte des Zimmers auf einem Stuhl, nachts lag er auf dem Boden. Wenn sie ihn aufs Klo brachten, banden sie ihm eine Hand los, wenn sie ihm zu essen und zu trinken gaben, zog einer ihm das Klebeband vom Mund, während ein anderer bereitstand, ihn ohnmächtig zu schlagen, sollte er zu schreien versuchen. Nie war einer mit ihm allein, nie war einer ohne Maske bei ihm. Bei allem, was sie mit ihm machten, trieben sie ihn zur Eile an, beim Aufstehen und zum Klo humpeln, bei der Verrichtung der Notdurft, beim Zurück ins Zimmer humpeln, beim Essen und Trinken. Obwohl sie ihn zum raschen Kauen und Schlucken hetzten, versuchte er dazwischen mit ihnen zu reden. »Was immer Sie für mich aushandeln wollen, ich kann Ihnen dabei helfen.« Oder »Lassen Sie mich an den Kanzler schreiben.« Oder »Lassen Sie mich an meine Frau schreiben, bitte.« Oder »Meine Beine tun weh, können Sie mich bitte anders fesseln.« Oder »Machen Sie bitte das Fenster auf.« Sie reagierten nicht darauf. Auch ohne, dass sie mit ihm redeten, wusste er, zu wem sie gehörten. Er hatte das Plakat gesehen, unter dem sie ihn fotografiert hatten. Sie redeten nicht mit ihm und nicht über ihn. Nicht, dass sie sich darauf verständigt hätten. Sie hatten auch nicht vereinbart, ihn in allem so kurz wie irgend möglich abzufertigen. Alle hatten das gleiche Bedürfnis, ihn von sich fernzuhalten. Als Helmut, gleich nachdem sie in der Wohnung angekommen waren, ihn als Faschistenschwein, Kapitalistenarsch, Geldficker beschimpfte, war es den anderen peinlich. Und Maren legte den Arm um Helmut und führte ihn aus dem Zimmer. In dem Haus im Wald, in das sie nach ein paar Tagen wechselten, sollte eigentlich alles so weitergehen. Aber das Haus hatte, was sie nicht gewusst hatten, neben Küche und Bad nur einen großen Raum. »Das ist kein Problem«, sagte Helmut, holte die Kapuze aus dem Auto, die sie ihm bei der Entführung und beim Transport über den Kopf gezogen hatten, und zog sie ihm wieder über. Aber es war ein Problem. Obwohl gefesselt, verklebt und verhüllt, unfähig mit ihnen zu reden und sie zu sehen, war er da. Er war umso gegenwärtiger, je unbewegter er auf seinem Stuhl saß. Wenn er die Beine streckte, Kopf und Nacken reckte und hin und her rutschte, war seine Anwesenheit erträglicher. weil sie ihre Stimme nicht verraten wollten und vor ihm nicht redeten, war es im großen Zimmer still, und sie hörten seinen schweren Atem. Tags konnten sie in die Küche oder vors Haus gehen, nachts konnten sie seinem Atem nicht entfliehen. Dann sagte er zwischen dem Kauen und Schlucken, »Ich kriege durch die Nase nicht genug Luft.« Er sagte es wieder und wieder, aber sie achteten nicht darauf, bis er vom Stuhl fiel. Maren riss ihm die Kapuze vom Kopf und das Klebeband vom Mund und er atmete wieder. Alle waren ohne Masken und Maren hatte die Geistesgegenwart, ihm wieder die Kapuze überzuziehen, ehe er zu sich kam. Von da an klebten sie ihm nicht mehr das Band über den Mund und er redete manchmal. Er diskutierte mit ihnen über Politik und übernahm, weil sie nicht mit ihm diskutierten, auch ihren Part. Er erzählte ihnen von sich. Er begann mit »Sie stellen sich wohl vor, ich« und kam dann mit »tatsächlich« zur Sache. So erzählte er von seiner Zeit im Krieg, von seiner Karriere in der Wirtschaft, von seinen Kontakten zur Politik. Er redete nie mehr als 15 bis 20 Minuten. Er war geschickt. Er wollte Samenkörner in sie legen, die aufgehen und sie zwingen sollten, ihn nicht als Charaktermaske des Kapitals oder der Macht oder des Systems zu sehen, die man töten kann, sondern als Menschen. Dann begann er von seiner Frau und seinen Kindern zu erzählen. »Ich hätte mich von meiner Frau nicht scheiden lassen können, so unglücklich wir auch miteinander waren. Als sie unerwartet starb, dachte ich, dass auch ich für die Liebe und das Glück gestorben sei. Aber dann lernte ich meine jetzige Frau kennen und habe mich nochmal verliebt, zuerst in sie und dann in unsere Tochter. Ich hatte nicht nochmal Kinder haben wollen und habe mich auch bei der Geburt nicht richtig gefreut. Aber dann, ich habe mich in das kleine Gesicht verliebt, das sich mir zugewandt hat, in die speckigen Arme und Beine, in den knuddeligen Bauch. Ich habe mich in das Baby verliebt, wie man sich in eine Frau verliebt. Seltsam, ja.« Seine Stimme war kräftig und bestimmt. Wenn er fragend, zögernd, nachdenklich redete, sagte sich Jan, er spielt uns etwas vor. Auch wenn seine massige Gestalt im Stuhl zusammensackte oder sein breites, fleischiges Gesicht zerfiel und einen ängstlichen, weinerlichen Ausdruck annahm, hielt Jan es für Schauspielerei. Der Mann kämpfte mit den Mitteln, die er hat. Ob er, wenn er freikommt, in einem Buch oder einem Interview berichtet, wie er uns manipuliert hat? Oder ist ihm Schwäche zeigen so unangenehm, dass er es nicht eingestehen wird, selbst wenn er es getan hat, um uns zu manipulieren? Wenn er freikommt, sie hatten sich auf eine Verlängerung des Ultimatums eingelassen und ihn nochmal mit einer aktuellen Zeitung unter dem Plakat fotografiert. Wenn die Genossen nicht freigelassen würden, mussten sie ihn erschießen. Wie sollte man sie noch ernst nehmen, wenn sie ihn laufen ließen? Die letzten Tage des Ultimatums regnete es. Es war nicht kalt. Sie saßen vor dem Haus unter dem Dach und sahen in den Regen. In den Bäumen auf der Wiese hingen Nebelfetzen und dahinter verschwanden Wald und Berge in tiefen Wolken. Auch wenn die Tür zu war, hörten sie, was er redete. Ebenso hörte er die Nachrichten, die ihr Transistorradio zur vollen Stunde brachte. Als sie unter sich auslosten, wer ihn erschießen solle, waren sie leise. Das wollte er nicht hören. Jan versuchte zu lesen, aber ihm gelang nicht mehr, eine Verbindung zwischen dem, was er las, und dem, wie er lebte, herzustellen. Die Leben, von denen er in Romanen las, waren so fremd, so falsch, dass er nichts mit ihnen anfangen konnte. Und auch mit Büchern über Geschichte oder Politik oder Gesellschaft konnte er nichts anfangen. Er hatte sich gegen das Lernen und für den Kampf entschieden. Seine Unfähigkeit zum Lesen bereitete Jan einen kleinen Schmerz. »Es ist nur ein Abschiedsschmerz«, dachte er. »Einer der letzten. Die anderen habe ich schon hinter mir.« Eine Stunde vor Ablauf des Ultimatums sagte er, »Wenn die Stunde vorbei ist, werden Sie schnell machen. Kann ich jetzt einen Brief an meine Frau schreiben?« Helmut wiederholte ironisch, »Einen Brief an meine Frau?« Maren zuckte die Schultern. Jan stand auf, holte Papier und Stift, nahm ihm die Kapuze ab und band seine Hände los. Er sah ihm beim Schreiben zu. »Meine Liebste, wir wussten, dass ich vor dir sterben würde. Es tut mir leid, dass ich schon so früh gehen, dass ich dich schon so früh allein lassen muss. Ich gehe reich beschenkt. In diesen letzten Tagen, in denen ich so viel Zeit zum Nachdenken hatte, war mein Herz erfüllt von unseren gemeinsamen Jahren. Ja, ich hätte gerne noch vieles mit dir gemacht, und ich hätte gern gesehen, wie unsere Tochter...« Er schrieb langsam, und die Schrift war kindlich ungelenk. »Klar«, dachte Jan, »der Mann schreibt schon seit langem, nicht mehr selbst, sondern diktiert. Er diktiert und kommandiert und manipuliert und schikaniert. Zugleich hat er seine junge Frau und ein kleines Kind und einen braven Hund, und wenn er von seinen Schweinereien nach Hause kommt, springt der Hund ihm entgegen und ruft die Tochter »Papi, Papi«, und die Frau nimmt ihn in die Arme und sagt, »Du siehst müde aus, war der Tag schlimm?« Jan nahm die Pistole aus dem Hosenbund, entsicherte und schoss. Ilse stand auf und sprang vom Boot ans Land. Nein, es war nicht schwer gewesen. Der erste Mord war schwer gewesen, auch wenn Jan ihn sich in einer Art von Rausch leicht gemacht hatte. Mit dem ersten Mord hatte Jan den Gesellschaftsvertrag aufgekündigt, unter dem wir einander nicht umbringen. Was sollte ihn danach noch halten? Als Karin auf dem Parkplatz aus dem Auto stieg, kam ein junger Mann auf sie zu und sprach sie an. »Frau Bischöfin?« Sie musterte ihn freundlich, wie sie schon als Pfarrerin gelernt hatte, alle, die sich ihr näherten, freundlich zu mustern. Er war groß, hatte ein klares Gesicht, einen offenen Blick und machte mit beiger Hose, hellblauem Hemd und dunkelblauer Jacke über dem Arm einen aufgeräumten, wohlerzogenen Eindruck. »Ja, ich möchte Sie bitten, ein gutes Wort für mich einzulegen. Sie sind hier zu Gast, nicht wahr, und ich würde gerne einmal durchs Haus und durch den Park gehen. Ich schreibe eine Arbeit über die kleinen Herrensitze in dieser Gegend und bin heute auf diesen gestoßen. Unter der Woche sitze ich in Archiven und am Wochenende fahre ich übers Land und gucke mir an, worüber ich gelesen habe. Manchmal finde ich es nicht mehr, aber dafür finde ich manchmal, worüber es nichts zu lesen gibt. Über diesen kleinen Herrensitz habe ich noch nichts gelesen.« »Ich kann Sie den Eigentümerinnen vorstellen.« »Das wäre freundlich von Ihnen. Sie können sich nicht an mich erinnern. Vor 19 Jahren haben Sie in St. Matthäi meinen Freund konfirmiert, Frank Thorsten, und haben mir, als ich die Kirche verlassen habe, die Hand gegeben. Nein, ich erinnere mich nicht an Sie und nicht an Ihren Freund. Sie studieren Kunstgeschichte?« Sie ging auf das Haus zu und er ging neben ihr her. »Ich bin beinahe fertig. Entschuldigen Sie, ich habe mich nicht vorgestellt. Gerd Schwarz.« Sie fanden Christiane mit Ulrichs Tochter in der Küche. Christiane war zuerst misstrauisch und dann erleichtert. Das also war der junge Mann, der sich im Dorf umgesehen hatte. Sie instruierte Karin über den Zustand des Bratens in der Röhre und ging mit Gerd Schwarz durchs Haus. Ob sie wisse, wer das Haus gebaut hat? Es erinnere ihn an Herrensitze von Karl Magnus Bauerfend aus den 60er und 70er Jahren des 18. Jahrhunderts. Die breite Eingangshalle, die Treppe in den ersten Stock aus Holz, statt, wie damals üblich, aus Stein, die beiden verlorenen, nur über den Salon zu erreichenden Eckzimmer, das alles trage seine Handschrift. Habe sie geprüft, ob die Decke und die Ecken im Salon unter dem weißen Verputz bemalt seien? Bauerfend habe die Salons, von denen sich die Türen auf die Terrasse und in den Park öffnen, gerne in den Ecken mit grünen Geranke und an der Decke mit lichtem blauen Himmel mit zarten Wolken ausmalen lassen. So gut Gerd Schwarz redete, so gut hörte er auch zu. Christianes Sorgen mit dem Schimmel in den Mauern und dem Wurm im Holz, mit dem Dach, den Leitungen, den Fördermitteln und Auflagen, er hatte für alles ein aufmerksames, mitfühlendes Ohr. Im Park zeigte sie ihm die Mulde, die sie mit Wasser des Bachs wieder füllen wollte. Wo ein Teich war, war auch eine kleine Insel. Er suchte und fand in der Mitte der Mulde eine Stelle, die ein bisschen erhaben war, und auf ihr zwei Steine, die einst eine Bank getragen haben mochten. Bei allem war er so wohltuend bescheiden und Christiane binnen kurzem so vertraut, dass sie ihm anbot, er könne sich gerne allein weiter umschauen. Sie musste wieder in die Küche. Er blieb nicht lange allein. Andreas, dem Christiane von Gerd Schwarz erzählt hatte, fand ihn und ließ sich von der Wohlerzogenheit und Bescheidenheit nicht einnehmen. »Haben Sie ein Mobiltelefon? Kann ich es sehen?« Als Gerd Schwarz ihm verdutzt das Telefon gab, steckte Andreas es ein. Sie kriegen es wieder, wenn Sie gehen. Wir wollen nicht, dass hier telefoniert wird.« Gerd Schwarz fragte mit freundlicher Ironie: »Wegen der Strahlen?« Andreas machte eine unverbindlich bestätigende Bewegung mit Schultern und Armen und blieb an Gerd Schwarz Seite. Als sie den Park durchmessen hatten und zum Haus zurückkehrten, trat Jörg aus dem Salon auf die Terrasse. Er blieb stehen, blinzelte in das Licht der späten Sonne und war unverkennbar der, dessen Bild in den letzten Wochen in jeder Zeitung und bei jedem Sender erschienen war. Dass Gerd Schwarz ihn nicht zu erkennen schien, kein Erstaunen, keine Neugier zeigte, machte Andreas erst recht misstrauisch. Aber er wurde von Christiane überrollt. »Bleiben Sie doch noch!« Gerd Schwarz blieb gerne. Andreas hatte keine Hoffnung, den neuen Gast, sollte er sich eingeschlichen haben, durch die Drohung mit einem Prozess zum Schweigen zu bringen. Also müssen wir ihn, wenn ein falsches Wort fällt, hier behalten, bis wir sicher sein können, dass er keinen Schaden anrichtet. »Wie war euer Ausflug?« wollte Christiane von den beiden Ehepaaren und Andreas wissen, und Ingeborg berichtete von der Klosterruine und der Probe für ein Konzert, der sie zugehört hatten und von der sie beeindruckt waren. »Dann saßen wir am See und waren ein bisschen betrunken und schläfrig und glücklich, bis die drei sich in die Haare geraten sind. Das linke Projekt, darüber haben sie sich ereifert, als interessiere es heute noch jemanden.« »Nein, mein Schatz«, Ulrich redete mit bemühter Geduld, »wir wissen, dass es heute niemanden mehr interessiert. Wir sind uns über der Frage in die Haare geraten, was das linke Projekt erledigt hat.« Er wandte sich zu Andreas. »Du und ich können uns einigen. Es war beides, die Bevormundung und Gängelung der Menschen im Osten und der Terrorismus im Westen. Beides hat das linke Projekt erledigt. Aber was du sagst, Karin, so schön die Fortschritte des Feminismus und des Engagements für die Umwelt sind, dass wir unseren Müll sortieren und eine christdemokratische Bundeskanzlerin haben, hat mit dem linken Projekt nichts zu tun.« Jörg hatte sich beherrschen müssen, Ulrich ausreden zu lassen. »Geht's wieder gegen mich? Habe ich jetzt auch noch das linke Projekt kaputt gemacht, an dem du in deinen Dentallabors gearbeitet hast und du in deiner Rechtsanwaltskanzlei? Was seid ihr doch für selbstgerecht!« Er verkniff sich die Arschlöcher, fand aber auch nichts anderes. »Das linke Projekt heißt zuallererst, dass der Mensch sich gegen die Gewalt des Staats auflehnen kann, dass er sie brechen kann, statt von ihr gebrochen zu werden. Das haben wir gezeigt mit unseren Hungerstreiks und unseren Selbstmorden und unseren Morden. Dass die Gewalt des Staats nichts mehr taugt, zeigt jedes global operierende Unternehmen, das keine Steuern zahlt, weil es, wo es sie zahlen müsste, nur Verluste macht und wo es Gewinne macht, keine zahlen muss. Dafür braucht's keine Morde und keine Terroristen.« Gerd Schwarz hörte interessiert zu. Wenn er Jörg nicht sofort erkannt hatte, müsste er nicht jetzt merken, mit wem er es zu tun hatte? Sollte er von dem Rummel vor Jörgs Begnadigung schlicht nichts mitgekriegt haben? Dann sagte sich Andreas, dass der neue Gast, wenn er Jörg inzwischen erkannt hatte, nicht damit herausplatzen konnte. Also kein Grund zu Misstrauen? Ein harmloser Kunstgeschichtler, der am Zeitgeschehen wenig Anteil nimmt? Christiane sah hilflos in die Runde. Gleich würde Jörg wieder Henna fragen, wie es sich anfühle, ihn damals verraten zu haben und jetzt seine Entlassung zu feiern. Da kam es auch schon. »Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Du hast mich damals ins Gefängnis gebracht und feierst jetzt meine Entlassung aus dem Gefängnis. Wie fühlt sich das an?« Henna stand neben Margarete, nicht Arm in Arm, aber Hüfte an Hüfte. Er holte tief Luft. »Ja, ich dachte mir, dass du die Hütte als Versteck oder Depot benutzen würdest. Ich bin einmal zur Hütte gefahren und habe dir einen Brief hingelegt. Vielleicht ist die Polizei mir gefolgt. Ich habe nichts bemerkt. Hast du den Brief gefunden?« »Ein Brief von dir?« Jörg war aus dem Konzept gebracht. »Nein, ich habe keinen Brief von dir gefunden. Aber wie hätte ich auch? Die Bullen haben mich sofort festgenommen. Hast du den Brief erwähnt, als ich verurteilt wurde und du mich besucht hast?« »Keine Ahnung. Ich weiß nur noch, dass du nicht mit mir geredet, sondern mich beschimpft hast, als abgefuckten Halbarsch. Ich habe es behalten, weil mich das Halb vor dem Arsch irritiert hat. Ich habe nie herausgefunden, was es damit auf sich hat. Ich war damals nicht scharf darauf, mit dem zu reden, der mich gerade verraten hatte. Du hast also nicht...« Jörg schüttelte den Kopf.